Wie ihr hört, ist Jörn noch immer bei uns. Das ist sehr schön. Hallo. Ich finde es ein bisschen schade, dass der Jürgen das verpasst hat. Allerdings. Grüße gehen raus. Ah, schön. Ich möchte mich zudem bedanken bei Markus Kautz, denn der hat mir eine E-Mail geschrieben. Hallo Philipp. Erstmal ganz großes Lob für euren Podcast. Bin durch Jürgens Auftritt in einer Anekdotenfolge bei The Pod auf euch gestoßen und habe seither fast alle Folgen nachgehört. Aus gegebenem Anlass habe ich eine Person für eine Bonusfolge für euch und hoffe sehr, dass ihr diese Person noch nicht hattet, da ich noch nicht ganz bei der aktuellsten Folge angelangt bin. Liebe Grüße und macht weiter so tolle Podcasts. Ja, vielen herzlichen Dank für das Vorbereiten und ich bin sehr, sehr gespannt, ob ihr auf die richtige Fährte kommt. Ich warne gleich ein bisschen vor, es ist nicht ganz leicht, aber... Okay, also es ist völlig unmöglich. Wir werden sehen. Hinweis Nummer 1. Ich wurde 1924 als drittes Kind von John und Edith in Leeds geboren. Und hier möchte ich als Philipp direkt anmerken, dass Leeds die Stadt war, in der mein damaliges Englischbuch spielte. Ja, die Familie hieß, keine Ahnung, aber die hatten ein Taxi. Stimmt. Bennett, glaube ich, oder? Ja, genau, Familie Bennett. Woher kennst du das wieder? Na, das war bei uns auch. Okay, das ist ja krass. Ja. Sehr, sehr lustig. Habt ihr schon eine Ahnung? 1924 in Leeds? Da gibt es doch bloß drei Leute. Großvater Bennett ist da geboren. Der hat dann später ein Taxiunternehmen aufgemacht. Und Timmy, der fährt dann nachts das Taxi. Sehr ich lustig. Kann euch wirklich überhaupt nicht folgen. Ich bin mal wieder komplett abgegangen. Das ist das Englischbuch Green Line. Und da, das ist halt so dieses typische, hallo, wie geht's? Mein Name ist Peter. Hallo Peter. Ah. Halt so erste Lektionen. Und dann später dreht sich halt viel Geschichte um, ja, so ein paar befreundete Jugendlichen. Da gibt es zum Beispiel die, ich glaube, Anna Klein heißt die, die kommt irgendwie aus Deutschland. Und dann gibt es halt die Bennett-Familie, die hat halt ein Taxiunternehmen. Mhm. Genau, ich erinnere nur noch einen Satz daraus, dass Mutter Bennett irgendein Kind anschreit, soll bitte das Funkgerät nicht anfassen, weil es nasse Finger hat. Was? Weil ich das damals schon ganz, ganz furchtbar dämlich fand, weil so ein Gerät sollte halt so gut isoliert sein, dass du auch mit nassen Händen das anfassen darfst. Aber was weiß ich. Ich erinnere mich an Dr. K. Nickel. Das war der 5. Klasse des Englischbuch. Das ist ja geil. Dr. K. Nickel. Da waren halt lauter so Wortspiele, die halt dann in der Englischen eigentlich Schwachsinn sind. Ja. Aber halt im Deutschen dann Dr. K. Nickel. K. Nickel. Ja. Das vielen Dank. Danke, dass du dir den Witz erklärst. Du erklärst immer gut alle Witze, wie ich auch Hinweis Nummer 2 erkläre. Ich besuchte zunächst die Dragons School in Oxford und wechselte im Alter von 11 Jahren an die katholische Oratory School. Wie schön, dass man an der Dragons School ist auch. Gefällt mir großartig. Sehr, sehr gut. Damit hast du doch gewonnen eigentlich. Ja. Naja, aber da fällt mir jetzt erstmal nichts mehr ein. Also ich überlege gerade so mein Wissen um die Alumni der Dragon School von 1927. 1927, also dann wäre 3. Genau, richtig. Er war ein Genie. Ah, ein Wunderkind. Verstehe. Dazu passt dann auch vielleicht, 1943 trat ich der Royal Air Force bei, wechselte kurz nach meiner Ausbildung 1945 zur Freiwilligen Reserve der Royal Navy. Also Air Force und dann zur Navy gehen, finde ich aber, das fühlt sich so ein bisschen nach Abstieg an, oder? Das ist witzig, weil man in der Fliegerei auch von Abstieg spricht, wenn man landet. Hast du einen Pilotenschein? Nein. Ich habe mal angefangen, Segelflug zu machen und dann musste ich mich irgendwann entscheiden, ob ich einen Flugschein machen möchte oder Abitur. Wie sehr bereust du es? Massiv. Obwohl das war damals eins der teuersten Hobbys, das man haben konnte. Das war völliger Wahnsinn. Glaube, ich habe irgendwie so um die 2.000, 3.000 Mark im Jahr bezahlt mit allem. Nur für die Fliegerei. Also, und wenn ich sage, ich habe das bezahlt, dann meine ich damit meine Eltern. Naja, dann ist er weg von der Straße, der Junge. Genau, macht er keinen Blödsinn. Ja. Aber ich sage auch immer, wenn mir Leute erzählen, so, oh, irgendwie ihre Kinder fangen jetzt an, Musikinstrument zu lernen und es ist so elendig teuer, es ist echt der beste Weg, Kinder davon abzuhalten, jemals Drogen zu nehmen. Außer sie werden super erfolgreich. Wenn du nämlich anfängst, in Audiotechnik und Musikinstrumente Geld zu investieren, das ist so ein Loch. Da kann man so viel Geld reinwerfen. Gear Acquisition Syndrome ist das Stichwort. Mhm. Die Anschaffung von Audio-Equipment zieht zwingend die Anschaffung von weiterem Audio-Equipment nach sich. Das gibt es für der Fotografie übrigens auch. Gas. Ja. Hinweis 4. 1975 zog ich mit meiner zweiten Frau, Bailey, und unseren beiden Kindern nach Frankreich, wo ich später auch starb. Ich hätte ganz, ganz, ganz, ganz kurz an Churchill gedacht, aber das also, ist damit dann raus. Nee. Churchill ist es nicht. Ja, und ich möchte hier auch auf den grandiosen Wortwitz eingehen. Er geht aus der Navy und mit der Bailey. Hinweis 5. Nach dem Krieg studierte ich Anglistik am Trinity College in Oxford, wo ich später als Professor tätig war. Gibt's ja auch nicht so viele, ne? Nee, gibt's auch wieder nur 3. Mhm. Und die Schnittmenge mit den 3 vorhin genannten sind immer noch 2 Leute, von daher. Und dann wir können immer noch an den Punkt kommen, wo er sein Taxiunternehmen aufmacht. Oh, yeah. And at night, Timmy's driving in his taxi. Very funny, haha. Warum das Stimme kann kommen, ihr könnt mir aus dem Lateinbuch zitieren. Ey, warum kann ich mir halt sowas auswendig lernen? Das wüsste ich wirklich mal gerne. Irgendwie Gedichte oder sowas kann ich nie vernünftig lernen und so ein Mist bleibt dann hängen. Die Frage ist ja eher, welche Grundinformationen, die du eigentlich für dein Leben bräuchtest als funktionierender Erwachsener, hat jetzt keinen Platz mehr in deinem Kopf. Sehr deswegen. Viel. Ja. Hinweis 6. 2016 erhielt ich die Bodley Medal für außergewöhnliche Leistungen in Literatur, Wissenschaft, Kultur und Sprache. Kann das Tolkien sein? Den hat man neulich. Hatte ihr, glaube ich, schon, ne? Ich hätte gerne einen vollen Namen. J.R.R. Tolkien? Es ist nicht J.R.R. Tolkien. Okay. Gibt es noch einen zweiten? J.R.R. Martin? ist er tot? Das erklärt einiges. Nee, nein, der lebt noch. Das wäre so geil, wenn er einfach tot wäre. Kann er trotzdem die Wahrheit zu sagen? Ich möchte hier mehrere Hinweise eingehen oder mehrere Bemerkungen machen. Das eine ist, wäre das nicht geil, wenn er tot wäre? Ist ein etwas seltsamer Wunsch. Ach was. Aber ich bin bei dir. Das wäre schon sehr gut, wenn so ein, ja, der war die ganze Zeit ein Hologramm. Ein Hologramm wäre natürlich auch übelst geil. Hinweis 7. Mein Sohn aus erster Ehe enterbte ich wegen eines Streits über einen Film. Und ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, um welchen Film es geht, vielleicht sogar. Nein. Naja, wenn ich es wüsste, dann hätte ich die Lösung wahrscheinlich. Ja, also den einzigen Film, den man bis jetzt aus irgendwelchen Hinweisen heraus ableiten könnte, wo ihr wisst, es ist ja nicht die Person, der könnte es vielleicht sein. Also ihr habt gerade eine Person geraten, die es nicht ist, nachdem ich den vollen Namen gefragt habt. Aha. Um welchen Film könnte man sich denn mit der Person streiten? Na, um den Hobbit. Oder um den Herrn der Ringe. Genau, und um den Film haben die auch gestritten. Da gab es doch schon mal, also vor Peter Jackson gab es doch schon mal eine so ein Versuch, das zu verfilmen. Hinweis 8. Eines meiner ersten Bücher veröffentlichte ich 1960 über die Hervarar-Saga, eine Legende über den Krieg zwischen den Goten und den Hunnen um das 4. oder 5. Jahrhundert, die ich aus dem Isländischen übersetzte. Ach, jetzt ist mir alles klar. Ich wäre mega beeindruckt, wenn das jetzt wirklich so ein Ding wird. So Tolkienson. Sigurd Tolkienson. Ja, könnte man vielleicht so nennen ihn. Hinweis 9. Mein Lebenswerk war die Durchsicht, Edition, Ergänzung, Unveröffentlichung, unveröffentlichte Notizen und Manuskripte aus dem umfangreichen literarischen Nachlass meines Vaters. Der Sohn von J.R.R. Tolkien. Ja, ja, genau. Deswegen wollte er den ganzen Namen haben. Ja, ihr habt völlig recht. Wisst ihr Klaus. Den Namen? Der Klaus. Klaus Tolkien. Kurt. fuck. Wie ist der Bursche denn jetzt wieder? Also ihr habt die Auswahl aus drei Namen. Ich akzeptiere alle drei. Klaus ist keiner davon. Also doch, ich habe wirklich nicht die geringste Ahnung. Ja, ich erzähle euch trotzdem Hinweis Nummer 10. Durch mich können Fans der Werke meines Vaters in über 23 Büchern weiter in dessen umfangreiche Fantasy-Welt Mittelerde eintauchen. Ich bin, Name hier einfügen, leider starb ich am 16. Jänner 2020 im Alter von 95 Jahren. Na und, wie hieß er jetzt? Er hieß Christopher John Reul oder Royal Reul Tolkien. Und der Streit, weswegen er seinen Sohn Simon oder Simon enterbte, war der Herr der Ringe, den Christopher Tolkien selbst stets heftig kritisierte, sein Sohn Simon aber verteidigte. Ja, und darüber kann man auch jemand enterben. So als kleiner Lifehack. Ja. Fun Fact übrigens. Das meines Wissens größte deutsche Tolkien-Archiv liegt an der katholischen Uni Eichstätt. Ach, Mann. In der dortigen Uni-Bibliothek. Okay. Habe ich mal einen Beitrag drüber gemacht. Ich bin unsicher. Also sie haben da ganz, ganz viel auch von den anderen, von seinen Freunden, den sogenannten Inklings, so ganz viele Briefwechsel und so, aber ob man das einsehen kann, möchte ich jetzt nicht beschreien. Das sehe ich nicht ein. Ja. Ja, das war nicht zu erraten. Wirklich nicht. Wenn ich das mal so sagen darf. Nichtsdestotrotz, vielen Dank, Markus. Wieder einen Einblick gehabt in eine Person. Hat mich sehr gefreut. Hat mich auch vorher schon gefreut, die ganzen Hinweise durchzugehen und zu gucken, ob ihr die wohl erratet. Vielen Dank fürs Mitraten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Auf Wiederhören. Dominik, magst auch noch Tschüss sagen? Tschüss.